Im vierten Yuga, dem Zeitalter des Eisens, hören alle Praktiken der Opfer auf, die Götter sind gestorben, der Hunger, die Übel und die Krankheiten setzen den Menschen zu, der Verfall und die Verwirrung sind allgemein. Dieses Zeitalter hat 102 Jahre vor Christus begonnen. Für das Manvantara oder für die vier Yugas dieses Zeitalters hat es 10 Verkörperungen des Avatar gegeben. Vishnu verkörperte sich, um den Seinen zu Hilfe zu eilen. Dem Satya-Yuga entsprechen 4 astrologische Verkörperungen in Form von Tierkreiszeichen, die uns anzeigen, dass jenes Zeitalter kein geistiges und diese Verkörperung weder hyperboreisch noch von Vishnu waren, wie man annimmt. Der Löwe, das Wildschwein, die Schildkröte, der Fisch. Für das Treta-Yuga ist die Verkörperung mythologisch. Dieses Yuga entspricht nur zum Teil der jetzigen Erde. Die 6. Verkörperung Treta-Yugas ist episch und hyperboreisch. Die des Parasurama, Rama mit einer Axt, Parasu bedeutet Axt. Auch Wotan, der Götterheld der Asen, trägt eine Axt. Schon treten wir in die jetzige Erde ein und der Auszug aus Hyperborea symbolisiert in der Swastika Dextrogira, das Hakenkreuz, das sein polarisierendes Licht nach rechts sendet, beginnt. Parasurama ist ein Sohn Brahmas, was die Zersetzung der Struktur des goldenen Zeitalters anzeigt, in welcher Sastriya und Brahma sich in der heiligen Person des Königs und obersten Priesters vereinen. Melchisedek, siehe mein Buch, die Besuche der Königin von Saba. Die 7. Verkörperung ist die des Avatar Rama Chandra, Mondlicht, der Held der epischen Dichtung des Ramayana. Die 8. Verkörperung des Avatar ist die des Krishna, von blauer Farbe. Die brahmanisch-priesterliche Herrschaft hat sich schon durchgesetzt und ist dazu übergegangen, wie die erste Kaste über die Kshatriya der Edlen und Krieger zu richten. Die 9. Verkörperung des Avatar ist die des Buddha. Hier beginnt der große Verfall, die Organisation der Kaste in der arischen Gemeinschaft zerstörend durch das Gesetzbuch des Manu. Die 10. Verkörperung des Avatar Vishnu ereignet sich noch nicht, laut den indischen epischen Schriften. Es wird die Kalki sein, der auf einem weißen Pferd kommen wird, zu richten und zu retten. Meine Annahme ist die, sollte der letzte Avatar des Vishnu, Kalki, nicht kommen, um das Ende des Kali-Yuga zu beschließen, wird die Zerstörung der jetzigen physischen Erde in wenigen Menschentagen vorangehen. Kalki trägt in seiner rechten Hand ein flammendes Schwert, womit er die Rückkehr des Mythos von Phaeton symbolisiert, jenes Kometen der Griechen, der die Zerstörung von Atlantis verursachte, der Hallesche Komet. Es ist die Wiederkehr des Führers an der Grenze der Zeiten. Weißes Pferd, Kabbala, Hiranyagarbha, Gava, Kabbala, der weißen Arier, weiße Magie der Arier. Der Bhagavata Purana gibt noch einige Avatare zu, beginnend bei Purusha, das ungenannte Wesen, das Selbst, die Monade. Der Avatar ist ein hyperboreischer Plan. Der Unterschied zwischen einem Demiurg-Archetypus und einem hyperboreischen Avatar ist der, dass letzterer ein Projekt der Siddhas ist, um behilflich zu sein, die Viras, die Helden, aus der Höllenrunde der ewigen Wiederkehr der Kalpas, Manvataras und Yugas vor der Atmung des Demiurg Brahma Jehova und der Zerstörung durch seine Manu-Archetypen, die Hierarchien und Äonen zu retten. Die unvermeidliche Frage, die wir uns stellen, lautet: Wo wird bei dieser Auffassung das erste Hyperborea, das letzte Thule ausfindig zu machen sein? Wir verstehen, dass es seit der ersten Ausatmung Brahmas in Zeit und Raum verfiel, wenn auch die Zeiten und Räume, Tage und Jahre der Götter verschieden sein mögen. Diese Ausatmung wird vielleicht mit der Teilung des kosmischen Eies des erstgeborenen Androgynos des orphischen Mythos übereinstimmen, den wir als Enthüllung in NOS Buch der Auferstehung darstellten. Es gibt jedoch gegensätzliche Meinungen darüber, wer den Tanz, das Atmen der Schöpfung beginnt. Für Hanuman ist es Brahma. Für die tantrischen Shiva-Anhänger ist es Shakti, das weibliche Prinzip. Möglicherweise ist die Teilung des Eies im ersten Hyperborea erfolgt, eine zweite Unzeit vor dem großen Tanz des Shakti, den die Vedantiner Maya nannten, die große Illusion, die tantrischen und Nietzsche aber der Wille der Macht. Zum genauen Augenblick des Beginns der Atmung der Schöpfung wird auch die Involution eingeleitet, wie Nietzsche auch den Anfang der Mitternacht um Mittag und umgekehrt sah. Deswegen kann man heute zur Halbzeit des Kali-Yuga Hyperborea am meisten nachtrauern. Neben materialistischen Menschen gibt es Jugendliche beider Geschlechter, die voll Sehnsucht sind und über gut entwickelte telepathische Auffassungen verfügen. Es ist schwierig, hier nochmals die Teilung des kosmischen Eies zu beschreiben. Mehr als wir in NOS offenbart haben, werden wir wohl nicht erreichen. Das dort beschriebene Drama über die Trennung von ihm und ihr erfüllt sich in weit entfernten feinen Räumen, Entfernungen, die für unseren Geist des Kali-Yuga unmöglich zu begreifen sind. Dies alles geschah vor Satya-Yuga, vor dem goldenen Zeitalter. Es gab so etwas wie eine Zeit und einen Raum dazwischen, in Wirklichkeit eine Dämmerung, Sandhya, in demselben Tagesanbruch während einer Mitternacht an einem Mittag, ein kosmisches Vorspiel des Dramas zu den Erinnerungen des Archetypus, etwas, das jenseits des Archetypus geschehen ist. Vor Satya-Yuga, außerhalb davon ist es, wo wir eintreten sollten, das erste Hyperborea ausfindig zu machen, in einem anderen, nicht existierenden Universum, im grünen Strahl. Das goldene Zeitalter ist etwas anderes und ist bereits im Geschehen der Involution der Atmung Brahmas einbegriffen. Dort lebt der Mensch 4000 Jahre und stirbt auch. Es gibt einen Kult, es existiert bereits die Sehnsucht. Es wird das magische Amor gelehrt in Erinnerung an Hyperborea. Unser Beitrag zur Enthüllung der orphischen Mythologie war folgender. So wie es ein kosmisches Ei gegeben hat, das wir El Ella genannt haben und welches durch die Verbindung von ihm und ihr entstand, so gab es auch ein anderes, das wir Ella El nannten, gebildet aus der Vereinigung von ihr und ihm. Das heißt, außer einem Androgynus gab es eine Androgyne. Es ist unmöglich, noch tiefer in dieses Mysterium einzudringen. Etwas wird in der Genesis bewahrt, wo außer Eva eine mysteriöse Kameradin Luzifers genannt wird, Lilith, von der niemals mehr gesprochen worden ist. Es ist die große Witwe und ihre Kinder, jedoch nur geistige. Es sind die Söhne der Witwe, in Wahrheit ist es der Sohn des Menschen. Dies alles wird in der Legende von Jason und Medea wiederholt. Unser Beitrag zur Enthüllung des orphischen Mythos enthält entscheidende Projektion. Denn die hyperboreischen Archetypen von El Ella und El Ael würden uns lehren, dass in ihrem Widerhall in der Welt des Demiurg grundlegende Unterschiede zwischen den Wesen, den Tiermenschen, dem Pasu, den Halbgöttlichen und den Göttlichen, die verschiedenen unbewussten Kollektive von Jung, in Übereinstimmung zu bringen sind. Es gäbe auch zwei verschiedene Frauentypen, die irdische Eva und die himmlische Lilith.